Kapitel 2. Warum Ostdeutschland eigene politische Souveränität benötigt. Eine eingeschüchterte Partei. Freitag, 23. Juni 2023. Es ist Sommer in Deutschland. Am frühen Nachmittag fahre ich aus Erfurt mit dem Zug zurück nach Berlin. Hinter mir liegen 4 Stunden Sitzung des Parteigerichts in Thüringen. Ich nenne solche Sitzungen gern die unsichtbaren Termine. Du musst sie machen, kaum einer sieht den Aufwand, aber du brauchst sie wie ein Loch im Kopf. Machst du sie nicht, gibt es Ärger. Bist du unvorbereitet, kommen noch mehr Termine auf dich zu. Als Generalsekretär der CDU Deutschlands hatte ich bei diesem speziellen Termin die Mutterpartei im Ausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen zu vertreten. Eigentlich verdient Maaßen wenig von der Aufmerksamkeit, auf die er als geschasster Verfassungsschutzchef so schielt. Aber dieser Fall und die Fokussierung auf ihn sind eine der bitteren Folgen des wenig selbstbewussten Agierens der CDU in Thüringen gegenüber der Bundespartei. Hans-Georg Maaßen hatte kürzlich den Vorsitz der AfD-freundlichen Werteunion übernommen und dem sogenannten linken Flügel der CDU, zu dem er zeitweise sogar Friedrich Merz rechnete, eine Ideologie der Antideutschen vorgeworfen, die einen antideutschen und antiweißen Rassismus unterstützen würde, und in öffentlichen Stellungnahmen die Begriffe eliminatorischer Rassismus und Rassenlehre verwendet. Genug eigentlich, um ihn aus unserer Partei zu werfen. Zuständig ist dafür das Kreisparteigericht seines Heimatkreisverbandes im Süden Thüringens. Da der Kreisverband Schmalkalden-Meiningen nicht mehr über entsprechende Räume verfügt, in der eine solche Sitzung mit gut 10 Personen stattfinden kann, fand die Verhandlung in der Landesgeschäftsstelle statt. Auch diese ist unscheinbar und im Erfurter Stadtbild kaum zu erkennen. Ein einfaches Bürogebäude, etwas abgelegen, 2. Etage, kleines Schild, CDU Landesverband Thüringen. Von der einst so stolzen Partei des vormaligen Landesvaters Bernhard Vogel ist wenig geblieben. Einige Plakate der letzten Wahlkämpfe hängen an der Wand, Belege zumeist von Niederlagen. Die Verhandlung findet im dortigen Konferenzraum statt. Hans-Georg Maaßen erscheint zusammen mit seinen beiden im politischen Berlin nicht unbekannten Rechtsanwälten der Kölner Kanzlei Höcker. Er selbst war in dieser Kanzlei tätig, bis diese die AfD gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz verteidigte. Wegen eines möglichen Interessenkonflikts als Zeuge schied Maaßen aus der Kanzlei aus. Über inhaltliche Details aus Sitzungen der Parteigerichte wird unseren Regeln entsprechend nicht berichtet. Wichtiger als der Inhalt ist auch mehr die Stimmung, die ich vor Ort erlebe. In Erinnerung bleiben mir die eingeschüchterten Parteirichter. Ein männliches Dreigestirn, das ähnlich wie viele in der örtlichen Union schon vor den neuen rechtsnationalen Köpfen zu kapitulieren scheint. Ich erwähne diesen Fall, weil er ein Beleg dafür ist, mit welchen Randthemen und auch skurrilen Persönlichkeiten sich die einstige Regierungspartei CDU in Thüringen jetzt so sehr beschäftigt und welche Themen durch den Regierungsverlust im Mittelpunkt stehen. Die CDU in Thüringen war bis 2019 immer stärkste politische Kraft und stellte von 1990 bis 2014 ununterbrochen die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten. Maaßen nutzt die Hoffnungslosigkeit der CDU, in die sie sich selbst gebracht hat. Da es Hans-Georg Maaßen selbst danach öffentlich macht, erwähne ich es an dieser Stelle, er kündigt in der Sitzung an, bei der kommenden Landtagswahl für den Thüringer Landtag zu kandidieren. Seine Botschaft ist klar: Mich werdet ihr nicht los. Arrangiert euch mit mir und uns Rechten, sonst weht es euch weg. Inzwischen hat er die Gründung einer eigenen Partei angeschoben, die rechts von der CDU Stimmen sammeln möchte. In deren Verlautbarungen wird der Bezug zur Wendezeit in der DDR oft gewählt. Perfide, dass Maaßen wie die AfD mit diesen Gefühlen des Jahres 1989 spielt und immer wieder die Begrifflichkeiten der sogenannten Wende nutzt. Björn Höcke und Maaßen, Zugereiste des Westens, der eine aus Hessen, der andere aus Nordrhein-Westfalen, die die enttäuschten Gefühle der Zurückgelassenen gut verstehen und mit ihnen spielen. Spielen für einen anders verfassten Staat, in dem Liberalität und Weltoffenheit nicht mehr viel zählen. Dazu gehen mir viele Gedanken durch den Kopf, als die kleinen Orte während der Zugfahrt an mir vorbeiziehen. Aber warum stehen wir als CDU in Thüringen da, wo wir jetzt stehen? Drittstärkste Kraft, überholt von Linken und AfD. Gefangen in einer Diskussion um ein einzelnes entrücktes und komplett uneinsichtiges Mitglied. Lehren aus Thüringen? Manchmal hilft ein Blick zurück. Thüringen am Wahlabend im Herbst 2019. Von 1,7 Millionen Wahlberechtigten haben 1,1 Millionen von ihrem demokratischen Recht Gebrauch gemacht. Die Partei des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow erhielt etwa 345.000 Zweitstimmen. Die Linke legte zu und wurde mit 31% erstmals bei einer Landtagswahl im wiedervereinigten Deutschland stärkste Partei. Die AfD verzeichnete den größten Zuwachs bei den Zweitstimmen und wurde zweitstärkste Partei, gefolgt von der CDU, die mit rund 22% das schlechteste Ergebnis im Freistaat erzielte. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass die CDU in den Wahlkreisen bei den Erststimmen deutlich zulegen konnte. Hier gewann sie mit ihren Kandidaten gut 300.000 Stimmen. Die Regierungsparteien SPD und Grüne mussten Verluste hinnehmen, sodass die bisherige rot-rot-grüne Landesregierung mit 42 von 90 Sitzen keine Mehrheit im neuen Landtag hatte. Mit einer knappen Mehrheit von 73 Stimmen über der 5%-Hürde oder, anders formuliert, mit der Unterstützung von 55.493 von insgesamt 1,1 Millionen Wählern, schaffte es die FDP nach 5 Jahren mit Ach und Krach wieder in den Thüringer Landtag. Eine politische Splittergruppe, die als kleinste Fraktion gerade so ins Parlament einziehen konnte. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Ein stabiles Bündnis, das das Land vereint und versöhnt hätte, wäre nur mit einer Allianz aus der Partei des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und der CDU als Partei mit den meisten Stimmen aus den Wahlkreisen möglich gewesen. Ein solches Bündnis hätte den Gewinner der Erststimmen mit dem Gewinner der Zweitstimmen zusammengeführt. In welcher auch selbst verschuldeten Hoffnungslosigkeit muss sich die CDU befunden haben, um dann nicht mal einen eigenen Kandidaten für die Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag aufzustellen, aus Angst vor der unkalkulierbaren Zustimmung der eigenen Fraktion? Und was für ein Elend, stattdessen am 5. Februar 2020 mit Thomas Kemmerich für den Kandidaten einer Partei zu stimmen, die es gerade so ins Parlament geschafft hatte. Und dabei lasse ich außen vor, ob die CDU ahnen konnte, dass die AfD trotz eigenen Kandidaten geschlossen für Kemmerich stimmen und ihm damit zur Mehrheit im Parlament verhelfen würde. Ich erinnere noch einmal, eine CDU, die, gemessen an der Anzahl ihrer Erststimmen, also den Wählern, die einem Kandidaten der Union direkt das Vertrauen geschenkt haben, deutlich stärkste Kraft war. Die AfD mag ihr Spiel mit der CDU spielen, das auch Angebote zur Zusammenarbeit umfasst, aber letztendlich wäre sie niemals für eine gemeinsame Regierung geeignet gewesen. In Thüringen wurde sie zuerst als rechtsextremistisch eingestuft, weitere Bundesländer sind gefolgt und deshalb sollte die AfD nirgends in eine Regierung gelangen dürfen. Warum gelang es der CDU nicht, mit der Partei des Ministerpräsidenten in Verhandlungen zu gehen und ein verlässliches Regierungsbündnis für Thüringen zu bilden? Wurde dies überhaupt ernsthaft versucht oder war die Angst vor der Bundespartei so groß, dass es sich keiner traute? All meine Erfahrungen der letzten Jahre sagen mir, es muss vernunftbegabte Akteure gegeben haben, die darüber nachdachten. Ich reise im Januar 2024 nach Thüringen zu Christine Lieberknecht, der ehemaligen CDU-Ministerpräsidentin im Freistaat, und frage nach, gab es solche Gespräche? Und wäre das nicht eine selbstbewusste, für Ostdeutschland sinnvolle Koalition gewesen? Am Tag meiner Reise beginnen in vielen Städten wie auch in Berlin die Bauerndemonstrationen gegen die Ampelkoalition. Stiefel hängen in Thüringen über einigen Ortseingangsschildern. Eine optische Anlehnung an das Symbol der Bauernaufstände vor 500 Jahren. Die Stimmung in unserem Land ist aufgeheizt. An Berliner Hauswänden liest man den Aufruf: 8.1. Generalstreik. Christine Lieberknecht ist vielen in Deutschland erst in ihrer Zeit als Ministerpräsidentin von Thüringen bekannt geworden. Sie ist ein Kind der Wiedervereinigung. Bis 1990 war sie als Pastorin tätig und gehörte dann, nach den erfolgreichen Wahlen der CDU in Thüringen, der Führungsspitze einige Zeit als Ministerin, später als Parlamentspräsidentin und schließlich als Ministerpräsidentin an. In der Vorbereitung auf meinen Termin lese ich ein Neujahrsschreiben von Christine Lieberknecht, das sie zum Jahreswechsel 1990-91 allen Pädagogen Thüringens als frisch amtierende Kultus- und Bildungsministerin zukommen ließ. Auf 7 Seiten schreibt sie an das pädagogische Personal des Landes, gibt eine politische Einordnung der Zeit, geht auf die Sorgen der Belegschaft ein und wirft einen Blick in die Zukunft. Ein Satz fällt mir besonders ins Auge. Die meisten von uns haben den Sozialismus beim Eingeständnis aller wirtschaftlichen Mängel durchaus als die gerechtere Form des Zusammenlebens einer menschlichen Gesellschaft betrachtet. Hier versteht eine Kultusministerin die Gefühlslage der Nachwendezeit. Die Bevölkerung Thüringens hatte der CDU gerade die Regierungsverantwortung übertragen, auch weil sie spürte, dass eben diese Sichtweise auf die Lage geteilt wurde. Einerseits die Perspektive der Bevölkerung zu verstehen und andererseits schwierige Entscheidungen zu treffen, das war das Markenzeichen der damaligen Verantwortlichen. Christine Lieberknecht empfängt mich in ihrem Haus in der Nähe von Weimar. Sie erzählt mir, dass es nach der Wahl 2019 viele Überlegungen gab, mit den Mehrheiten des Landtags umzugehen. Das schloss partiell einen Umgang und ein Zugehen auf die Linkspartei nicht aus. Mike Moring aber, der damalige Landesvorsitzende der CDU Thüringen, ging mit dieser Idee zu einem ungünstigen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit. Mit einem Interview am Vormittag vor der Bundesvorstandssitzung nach der Thüringenwahl rief er all jene auf den Plan, die die Hufeisentheorie, nach der die Linke wie die AfD zu den Kräften gehört, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung überwinden will, wie eine Monstranz vor sich hertrugen und die beiden Parteien als extremistische Kräfte gleichsetzten. Ich gehe später noch einmal näher darauf ein. Wenige Tage nach meinem Besuch bei Christine Lieberknecht treffe ich Mike Moring. Er sieht müde aus. Die politischen Verletzungen in Thüringen zwischen den Parteigranden halten seit 2020 an. Der Thüringer CDU fällt es bis heute schwer, ihre Rolle zu finden zwischen de facto Regierungspartei, die die Minderheitenregierung mitträgt, und der Rolle in der Opposition im Wettbewerb mit den extremen Vereinfachern von ganz rechts außen. Er berichtet mir, dass er schon ein Jahr vor der Wahl, also 2018, gesehen habe, in welche Richtung es in Thüringen gehen kann, und dass er zu Ministerpräsident Bodo Ramelow reiste, um mögliche Schritte nach der Landtagswahl 2019 zu eruieren. Der Tag der Landtagswahl war für ihn ein Schock. Die Zeitungen schrieben noch von Morings Aufholjagd, aber die Hochrechnungen gaben schon eine andere Richtung vor. Rot-Rot-Grün hatte zwar keine Mehrheit mehr, aber die CDU war auch nicht stärkste Kraft und hatte vor allem keine Koalitionsoptionen allein mit FDP, Grünen und SPD. Am Tag nach Landtagswahlen ist es üblich, dass das Präsidium und der Bundesvorstand der CDU tagen. Ein Wahlsieger oder eine Wahlsiegerin wird mit dem üblichen stehenden Applaus begrüßt, es gibt Blumen und nette Worte. Man bedankt sich für die gegenseitige Unterstützung und versucht dabei, den Erfolg zwischen den Aktiven vor Ort und der Unterstützung der Parteizentrale zu verteilen. Je nach Position hört man dann die Nuancen. Alle wollen vom Erfolg etwas abhaben. Der Generalsekretär muss zumeist betonen, dass der Parteichef viele Male vor Ort war und damit die Mannschaft vor Ort maßgeblich unterstützt hat. Die Kollegen vor Ort bedanken sich mal mehr und mal weniger bei der Bundespartei. Sie betonen ihre lokalen Interessen. Es fallen moderate Töne gegenüber dem präferierten Koalitionspartner. Um 9 Uhr das Spiel im Präsidium, um 11 Uhr nochmal im größeren Bundesvorstand und um 13 Uhr geht man dann für das Bild mit Parteichef und Vorortsieger vor die Presse. Das Szenario nach einer verlorenen Wahl folgt einem ähnlichen Rhythmus, aber natürlich mit deutlich mehr Zurückhaltung gegenüber der lokalen Spitzenfrau, zumeist aber dem Spitzenmann. Hier trifft man auf die mir immer unangenehmer gewordene Verlogenheit nach Niederlagen. Hinter den Kulissen hat jeder eine Antwort darauf, warum die Spitzenfrau oder der Spitzenmann gescheitert ist, was er oder sie aus der Sicht des Gefragten hätte anders machen müssen. Keiner will sich zitieren lassen. Die Parteizentrale versucht zumeist, die Ursachen der Niederlage als besondere Situation vor Ort zu belassen. Entweder hört man Sätze wie: Dem Amtsinhaber von der konkurrierenden Partei ist es gelungen, sich von seiner Mutterpartei weitmöglich zu distanzieren und dadurch an Zuspruch zu gewinnen. Oder: Es ist uns nicht gelungen, mit unseren Vorschlägen vor Ort gegen die alles andere überlagernde Debatte um A oder B im Bund durchzudringen. Dem Spitzenkandidaten von vor Ort wird für seinen Einsatz gedankt, von Fotos mit ihm halten sich die Beteiligten allerdings weitgehend fern. Man möchte mit dem Verlierer nicht allzu lange gesehen oder sogar fotografiert werden. Man weiß, in wenigen Tagen könnte er Geschichte sein. Es wird sich eine neue Führung formen, die den Weg in die Opposition beschreitet. Wenn es dabei um die ostdeutschen Länder geht, finden die Mitglieder des CDU-Präsidiums häufig besonders schnelle Antworten. Von den 18 Mitgliedern des Präsidiums kommen 3 aus dem Osten. Da ist ein mehrheitliches Meinungsbild zügig hergestellt. Immerhin muss man den Ossis ja erklären, wie man diese oder jene Lage aus der Sicht der langjährigen Erfahrung in Nordrhein-Westfalen oder welchem westdeutschen Bundesland auch immer betrachtet. Wie war es nun an dem Morgen nach dem Wahltag in Thüringen? Der sichtlich übermüdete und gescheiterte Spitzenkandidat Mike Moring reiste nach Berlin, ging ins ZDF-Morgenmagazin und verkündete dort: Die CDU in Thüringen ist bereit für Verantwortung, wie auch immer die aussehen kann und sollte. Deswegen muss man bereit sein, nach diesem Wahlergebnis auch Gespräche zu führen, ohne was auszuschließen, aber in Ruhe und Besonnenheit. Dann aber folgte der Satz, der zu Hause in Thüringen seine innerparteilichen Kritiker ebenso auf den Plan rief wie diejenigen, die eigentlich nur der damaligen Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer das Leben schwer machen wollten und in dieser Wahlschlappe ein geeignetes Instrument dafür sahen. Als er gefragt wurde, ob dies dann auch eine Regierung mit den Linken und Bodo Ramelow einschließe, sagte er: Wir sind bereit für so eine Verantwortung, müssen zunächst ausloten, was heißt das für Thüringen? Danach ging es schnell. Die Nachrichtenticker glühten, seine Kritiker vor Ort distanzierten sich schon, während er zu der Zeit noch in den Gremiensitzungen der Partei war. Nur mühsam gelang es ihm, im Bundesvorstand etwas Beinfreiheit für die Verhandlung vor Ort zu erkämpfen. Denn während es bis heute unvorstellbar ist, dass der Bundesvorstand irgendeine Empfehlung für die Koalition in einem der alten Bundesländer gibt, haben etliche Parteispitzen immer gleich Patentrezepte für die Schritte parat, die nach der jeweiligen Wahl im Osten gegangen werden müssen. Es folgten 4 Monate andauernde Verhandlungen und Gespräche in Thüringen. Die Bundespartei war dabei nicht hilfreich. Die Abgrenzungsbeschlüsse der Bundespartei trieben die CDU vor Ort in die Handlungsunfähigkeit. Von falschen Theorien wollte niemand Abstand nehmen. Die überwiegende Mehrheit in der Unionsspitze betrachtete Thüringen als zu klein und zu unwichtig, um das linke Tabu zu brechen. Am Ende kam es zur Neubildung der Minderheitsregierung von Linken, SPD und Grünen. Sie stellten ihren Kandidaten Bodo Ramelow im Landtag auf. Die CDU ging ohne Kandidaten ins Rennen und unterstützte zu allem Überfluss auch noch den sogenannten Kandidaten der bürgerlichen Mitte, Thomas Kemmerich von der FDP. Alles Weitere ist umfänglich in der einschlägigen Literatur beschrieben. Während auch die damalige Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, vor einer Koalition mit der Linkspartei warnte, rief Angela Merkel, so berichtete es mir die frühere Ministerpräsidentin Lieberknecht ganz offen, nach diesem Desaster aus dem Koalitionsausschuss in Abstimmung mit dem damaligen Koalitionspartnern CSU und SPD Bodo Ramelow an, um mit ihm darüber zu sprechen, wie es möglichst schnell zu Neuwahlen kommen könnte. Berührungsängste hatte die Kanzlerin dabei offenkundig nicht. Um diesen Weg zu einer Neuwahl zu ermöglichen, bot Bodo Ramelow Christine Lieberknecht an, für einen Übergangszeitraum Ministerpräsidentin zu werden. Dazu war sie, wie sie mir schilderte, auch nach Rücksprache mit der Bundeskanzlerin und ihrem Mann bereit. Das war ein Vorschlag, da konnte eigentlich die CDU nicht wirklich dagegen sein, sagte mir Lieberknecht. Zumal ihr Ramelow bestätigte, dass seine Anfrage mit dem Wissen der Bundeskanzlerin erfolge. Deswegen kamen dann auch die beiden Protagonisten der Thüringer CDU, Mike Moring und Mario Vogt, zu ihr, um die Optionen zu besprechen. Aber in der Frage, möglichst schnell zu Neuwahlen zu kommen, waren beide sehr skeptisch. Zu viele der gerade erst gewählten Abgeordneten hatten Angst vor dem Mandatsverlust. Lieberknecht sagte ihrer Erinnerung nach zu den beiden und danach auch öffentlich: Wer nicht bereit ist, zu schnellen Neuwahlen zu kommen, der muss bereit sein, eine Koalition mit Ramelow zu bilden. So kam es nun schlussendlich dazu, dass Bodo Ramelow wieder in Regierungsverantwortung kam, mit den Enthaltungen der CDU. Faktisch ist die CDU damit Teil der Regierungsbildung geworden, nur ohne jede Entscheidungsgewalt in der Regierung. Denn eine Mehrheit für Neuwahlen gab es nicht, weil zu viele CDU-Abgeordnete nach den nun immer schlechter werdenden Meinungsumfragen Sorge vor dem Verlust ihres Mandats hatten. Auch eine Regierungsbeteiligung erfolgte aus Angst vor der eigenen Courage nicht, weil da ja die Unvereinbarkeitsbeschlüsse waren. So duldete man Ramelow mit den verzagten Enthaltungen. Für die Bundespolitik war wieder alles im Reinen. Die CDU hatte alle Koalitionen ausgeschlossen. Dass sie maximal beschädigt im Landtag saß, war nicht von nationaler Bedeutung und die Regeln der westdeutsch dominierten Bundespartei waren durchgesetzt. Abschied von der Hufeisentheorie. Ich jedoch kann und will mich damit nicht zufrieden geben. Diese immer wiederkehrende Demütigung darf sich nicht länger fortsetzen. Ich möchte daher ein wenig genauer jene Theorie beleuchten, auf der Unvereinbarkeitsbeschluss eines Bundesparteitags, der die Linke mit der AfD gleichsetzt und somit eine Zusammenarbeit mit beiden Parteien ausschließt, basiert. Die sogenannte Hufeisentheorie setzt sich mit dem Extremismus von ganz rechts und ganz links auseinander. Es geht dabei um die Angleichung der Lager des rechten und linken Extremismus, so wie sich auch die Ränder eines Hufeisens einander annähern. Die Anhänger dieser Theorie setzen damit rechte und linke Strömungen gleich. Der demokratische Verfassungsstaat wird als Gegenstück des Extremismus gesehen. Die Ausrichtung gegen diesen Staat wird bei einer Gleichsetzung von Linkspartei und AfD somit beiden unterstellt. Das führt meiner Meinung nach zu zahlreichen Missinterpretationen und falschen Verwendungen des Begriffs. Schauen wir zur Verdeutlichung noch einmal ganz praktisch auf die Gleichsetzung von AfD und Linkspartei durch den CDU-Bundesparteitagsbeschluss. Ich habe Thüringen als Beispiel gewählt, da sich dort die Fehlerhaftigkeit der Anwendung dieser Theorie am praktischsten veranschaulichen lässt. Auf der einen Seite ein erfahrener Gewerkschaftsfunktionär, Mitglied der Linkspartei, Gesprächspartner der Bundesregierung. Auf der anderen Seite ein nachweisbar Rechtsextremer, überwacht vom Verfassungsschutz, den man offiziell als Faschisten bezeichnen darf. Unterstellt man beiden Parteien den gleichen Extremismus, dann kommt es nicht nur offensichtlich zur fehlerhaften Einordnung der Linken. Dadurch entsteht ein weiteres Problem. Es kommt auch zu einer Verharmlosung einer tatsächlich extremistischen Partei. Besonders in Bezug auf Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit sehe ich dies als erhebliches Problem. Wird das der Linken im Osten wirklich gerecht? Sind die Linken, unter deren Dach durchaus auch kommunistische Strömungen existieren, die Demokratie beseitigen und stattdessen eine Diktatur des Proletariats etablieren wollen, mit denen gleichzusetzen, die bei der AfD von einem neuen Reich träumen und ganz offen den Nationalsozialismus verharmlosen? Ich meine nein. Fast jeder, der die Linke in Ostdeutschland kennt, weiß, die sind durch und durch sozialdemokratisch ausgerichtet. So konstatiert der Historiker und Parteienforscher Thorsten Holzhauser, dass die Linke keine extremistische Partei sei. Sie habe, mit Ausnahme Sachsens, mittlerweile in jedem ostdeutschen Bundesland, direkt oder indirekt, mitregiert, ohne revolutionäre Veränderungen einzulegen. Das ist einer von mehreren Gründen, warum die Partei im Osten heute kaum noch erfolgreich als radikal oder extremistisch dargestellt werden kann. In einem Interview vom 14. Januar 2020 sagt Holzhauser gegenüber der Zeit: Die Linkspartei setzt in Ostdeutschland sozialdemokratische Politik um. In meinem Heimatbezirk Marzahn-Hellersdorf wohnen viele Angehörige der Eliten der früheren DDR. Die Linke hatte viele Jahre die absolute Mehrheit. Als Kommunal- und Landespolitiker habe ich die Linkspartei kennengelernt. Teilweise erlebte ich sie als sehr von sich überzeugt, wie Parteien bei absoluten Mehrheiten leider häufig werden, aber eben auch für den Bezirk engagiert, mit Herzblut bei der Sache. Ich erinnere mich beispielsweise an eine Begebenheit in meinem Mahlsdorfer Abgeordnetenwahlkreis, der aus vielen Einfamilienhäusern besteht. Es ging um die Genehmigung des Neubaus einer Kunststoff-Recycling-Anlage. Der Chef des dortigen Unternehmens Alba, Erik Schweitzer, schwärmte von der guten und konstruktiven Zusammenarbeit mit dem von der damaligen PDS gestellten Stadtentwicklungsstadtrat Dr. Heinrich Niemann. Nirgendwo im Land habe er so zügig Gespräche über die geplante Investition geführt und später die Baugenehmigung erhalten. Dr. Niemann war von 1986 bis 1990 für die DDR-Sektion der Internationalen Ärztebewegung gegen den Nuklearkrieg als Geschäftsführer verantwortlich. Von 1992 bis 2006 war er gewählter Stadtrat in Marzahn-Hellersdorf. Ich habe viel mit ihm gesprochen. Seine Sicht auf die DDR war durchaus von Sympathie geprägt. Aber ihm war klar, der real existierende Sozialismus hatte nicht funktioniert. Es ging ihm nunmehr darum, das Land unter den Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft gerechter zu gestalten. Im Westen wäre er wohl bei der SPD gewesen. Diese ließ ihm aber nach der Wiedervereinigung keine Wahl. Die politischen Eliten der SED, ganz unabhängig von der Frage, ob sie sich was zu Schulden hatten kommen lassen oder nicht, wurden von der SPD noch stringenter ausgeschlossen als von der CDU. So musste sich eine PDS und spätere Linkspartei als ostdeutsche Regionalpartei etablieren. Von einer kommunistischen, gar antidemokratischen Bewegung, wie sie der Westen in der DKP oder der frühen alternativen Liste sah, war diese aber meilenweit entfernt. Auch Christine Lieberknecht berichtet mir vom Bröckeln in der Anwendung der sogenannten Hufeisentheorie in Thüringen. Nach der Wahl meldete sich beispielsweise der Landrat des katholischen Eichsfeld, Werner Henning, in den Medien, der aus seinen Erfahrungen eine Zusammenarbeit mit den Linken für nun geboten ansah. Auch andere, hochrangige kommunale Vertreter nennt sie mir, die in großen Teilen früher zu erbitterten Gegnern der Linkspartei gehörten, die es aber nun als Gebot der Stunde ansahen, vernünftig zu verhandeln und aus der besonderen Situation eine Koalition der Verantwortung zu bilden. Denn niemand bestritt, dass die Thüringer Linkspartei mit Bodo Ramelow nichts mit den kommunistischen Anwandlungen westdeutscher Denkweise zu tun hatte. Die heutige Linkspartei formte sich als SED-PDS in der untergehenden DDR neu, auch weil den gemäßigten Kräften der alten SED kein Zugang zur SPD ermöglicht wurde. Diese Köpfe waren überproportional gut ausgebildet, um in der DDR zukünftig Verantwortung zu übernehmen. Die meisten waren lebenserfahren genug, um die Webfehler des Sozialismus zu analysieren und daraus Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Die SED hatte in der DDR 2 Millionen Mitglieder. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung waren in ihr noch gut 200.000 Mitglieder verblieben. Das waren in großen Teilen pragmatische Genossen, erfahren in den Unzulänglichkeiten des real existierenden Sozialismus und auf der Suche nach einem sozialen Deutschland. Natürlich gab es auch einige ewig Gestrige, aber auch meist Jüngere, die erst kurz nach der Wiedervereinigung der Linkspartei beitraten, auch weil sie das Lebenswerk ihrer Eltern und Großeltern als unzureichend empfanden. Die übergroße Mehrheit von ihnen erhoffte sich, dass die Erfahrungen des Ostens durch die damalige PDS in den Parlamenten und später in einigen Landesregierungen adäquat vertreten werden konnten. Viele Inhalte dieser Frauen und Männer teilte ich nicht. Gleichzeitig hatte ich Respekt vor ihrer Entscheidung, gerade in diesen Zeiten diese Position zu vertreten. Während einige aus den Blockparteien den Eindruck vermittelten, sie seien schon immer Widerstandskämpfer gewesen, konnte man diesen verbliebenen PDS-Genossen keinen Opportunismus unterstellen. Einer von ihnen war Benjamin Immanuel Hoff, Jahrgang 1976. Mit 18 Jahren trat er 1993 in die PDS ein. Von 1995 bis 2001 war er Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus, dreimal direkt gewählt. Danach wurde er Staatssekretär bei der Berliner Gesundheitssenatorin. In dieser Funktion blieb er bis zur Amtsübergabe 2011 an das dann von mir geführte Gesundheitsressort. Unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt, zunächst im Parlament und einigen Gremien der Charité und dann ganz entscheidend bei der Berliner Regierungsbildung im Jahr 2011. In dieser Zeit galt es für mich, für die CDU die Koalitionsverhandlungen zur Senatsbildung mit der SPD und dem regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit vorzubereiten. Bestens vorbereitet arbeitete er mir Positionen aus meiner späteren Senatsverwaltung für Gesundheit zu und dachte im Sinne der Gesundheitsversorgung der Stadt die Themen mit. Dabei immer verbunden mit der Frage an mich, welche Positionen wir als Partei dazu haben und wo die Schnittmengen mit der SPD liegen könnten. Nachdem ich für das Amt des Senators berufen worden war, behielt ich ihn noch einige wenige Tage als Staatssekretär und konnte mich auf seine auf das Wohl der Bürger Berlins ausgerichtete Loyalität verlassen. Heute ist Benjamin Immanuel Hoff eine der wichtigsten politischen Führungskräfte für Bodo Ramelow in Thüringen. Seit dem Beginn seiner Amtszeit leitet Hoff dort die Staatskanzlei und ist damit der unmittelbare Ansprechpartner für die Fachministerinnen und Minister in Thüringen, aber auch für die Koordinierung mit den anderen Bundesländern. Pragmatische Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Zu Beginn des Jahres 2024 verabrede ich mich erneut mit Hoff, wenige Tage nach meinem Besuch bei Christine Lieberknecht. Er berichtet mir aus der Zeit der Regierungskrise im Jahr 2020 in Thüringen. Die Aussagen Lieberknechts und seine passen zueinander. Er hatte versucht, mit Mike Moring eine Vorbereitung für eine neue Form der Zusammenarbeit zu finden. Vom israelischen Modell mit einem in der Mitte der Legislaturperiode wechselnden Regierungschef bis zu einer Expertenregierung waren viele Optionen dabei. Es war enttäuschend für ihn, dass nichts davon gelang. Heute ist er einer der wichtigsten Unterhändler, um mit der CDU doch zu gemeinsamen Positionen, beispielsweise beim Haushalt, zu kommen. Denn faktisch ist die CDU in Erfurt auch derzeit am Regierungshandeln mitbeteiligt, findet Mehrheiten für den Haushalt und viele Gesetze im Parlament. Die CDU ist also bereits in Verantwortung, kann aber keine eigenen Minister stellen und das Vereinbarte damit nicht selbst in den Behörden des Landes gestalten und mit Leben erfüllen. Eine ernüchternde Ausgangslage, wenn man immer nur das zu Kritisierende suchen muss und doch konstruktiv mitarbeitet. Einen wichtigen Punkt für die ausweglose Situation in Thüringen bei der damaligen Regierungsbildung bringt er zusätzlich vor. Es geht um das persönliche Vertrauen zwischen den beiden Spitzenköpfen. Es war aus seiner Sicht schwierig, mit der CDU-Führung Vertrauen aufzubauen, weil Mike Moring einerseits auch innerparteilich unter Druck stand und nie die ganze Fraktion für seine Entscheidungen an der Seite wissen konnte. Und andererseits erschien er immer im Doppelpack mit der FDP, was ebenso ein offenes Gespräch kaum möglich machte. Ohne eine menschliche Basis der Hauptprotagonisten geht es dann aber eben auch nicht. Dafür gibt es einfach zu viele Dinge im Laufe einer Regierungszeit zu klären, die man nicht vorher schon im Koalitionsvertrag verabreden kann. Denken wir nur an die Folgen der Pandemie oder den Umgang mit den Folgen des Krieges in der Ukraine. Diese Erfahrung machte ich auch in Berlin. Ohne eine persönliche, vertrauensvolle Ebene wäre ein Bündnis mit der SPD 2011 nicht möglich geworden. Frank Henkel, der damals unangefochtene Spitzenmann der Berliner CDU und der aus der abgewählten rot-roten Regierung im Amt befindliche regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, hatten eine gemeinsame Basis. Die Chemie zwischen den beiden stimmte und hielt auch in kritischen Phasen. ganz anders später dann mit Michael Müller. Es quietschte und knarrte im zweiten SPD-CDU-Senat und die Zusammenarbeit endete schließlich im Jahr 2016 krachend und unversöhnlich. Auch in meinem Heimatbezirk wäre die erste Zusammenarbeit zwischen Linkspartei und CDU kaum möglich gewesen ohne eine Vertrauensbasis der Spitzen. Als 2006 die Linke in Berlin und damit auch im Bezirk Marzahn-Hellersdorf an Zustimmung verlor, weil sich die Sparpolitik des rot-roten Wowereit-Senats vor allem für die Linken negativ auswirkte, brauchten wir im Bezirk eine andere Zusammenarbeit. Es gab keine stabile Mehrheit jenseits der Linkspartei für die Wahl eines Bezirksbürgermeisters. Gleichwohl hatte die Linke keine eigene Mehrheit mehr, um allein einen Bürgermeister durchzusetzen. Eine scheinbar ausweglose Situation. Ein Bündnis aus SPD, Grünen, FDP und meiner Partei scheiterte damals mit dem SPD-Bürgermeisterkandidaten, weil einige Sozialdemokraten ihrem eigenen Mann die Stimme versagten. In Berlin kommt die besondere Situation erschwerend hinzu, dass in den Bezirken keine politischen Bezirksämter gebildet werden, sondern die Parteien nach ihrer Stärke ein Vorschlagsrecht auf die heute 6 Bezirksstadträte haben. So galt es damals, ein Bezirksamt zu bilden, in dem die Linkspartei 3 Bezirksstadträte zu besetzen hatte, die SPD 2 und die CDU einen Stadtrat. Es war ein schwieriges Unterfangen. Aber wir konnten unsere Themen umsetzen. In Berlin gab es zu der Zeit ein Straßenausbaubeitragsgesetz, vor dessen Kostenbelastung viele unserer Wähler große Sorgen hatten. Vor allem Einfamilienhausbesitzer, die sich ihr Eigenheim oft vom Mund abgespart hatten. Ältere, die vor den drohenden Ausbaubeiträgen von bis zu 200.000 Euro für ein Einfamilienhaus ebenso enorme Angst hatten wie junge Familien, die sich ihr Haus im Grünen hart erarbeitet hatten. Wir einigten uns darauf, nur Reparaturen und Sanierungen von Straßen und Wegen umzusetzen, die nicht beitragspflichtig nach dem Gesetz werden konnten. Damit waren wir der einzige Berliner Bezirk, in dem das Gesetz keine Anwendung fand. Zu den gemeinsamen Vorhaben gehörten beispielsweise auch der Aufbau eines Gewerbe- und Industriegebiets, das dem Vorbild von Berlin-Adlershof folgt, wo heute ein wissenschaftlich-technischer Hightech-Campus entsteht, und die Neugestaltung eines Krankenhauscampus zu einem Ort der integrierten Gesundheitsversorgung. Diese inhaltliche Vereinbarung zwischen Linkspartei und CDU auf kommunaler Ebene in dieser besonderen Ausgangslage war kein Koalitionsvertrag, aber sie wurde bis zum letzten Tag der gemeinsamen Zusammenarbeit gelebt. Hinzu kam, dass die dann von uns teilweise geduldete und teilweise mitgetragene Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle von der Linkspartei mit unserem Bezirksstadtrat Christian Greff eine vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegte. Bei Streitigkeiten konnten sich die beiden fast immer auf einen Weg verständigen. Ihr Umgang war von Respekt geprägt und auch davon, inhaltliche Differenzen fair auszuhalten, aber eben auch dort den Weg zusammenzugehen, wo die Positionen nun mal übereinstimmten. Wir mussten uns doch nicht entschuldigen, wenn zusammen etwas gelang. Über viele Schritte informierten wir die Bürger transparent in Bürgerbriefen. Die CDU ging aus dieser Zusammenarbeit gestärkt hervor. Das führte auch dazu, dass wir für das Berliner Landesergebnis 2011 ganz maßgeblich Stimmen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf hinzugewinnen konnten. Das war der größte Zuwachs in ganz Berlin. Ein nicht unwichtiges Element für die Regierungsbildung im SPD-CDU-Senat unter Klaus Wowereit. Im Westen der Stadt wurde diese Form der Zusammenarbeit oft kritisch beäugt. Aber der Erfolg führte auch in kleineren Schritten zu einem Umdenken. Immer mehr verstanden, dass die aus dem tiefen Antikommunismus geprägten Denkmuster und Ablehnungen überholt waren und nicht zum Umgang mit der pragmatischen Linken im Osten passten. Mit den kommunistischen Anmutungen der DKP oder der Alternativen Liste im alten West-Berlin hatten diese Kräfte nichts zu tun. Die Linkspartei des Ostens war mit den Erfahrungen aus AL und DKP und deren linksradikalen Kräften eben nicht gleichzusetzen. Das musste auch Oskar Lafontaine schmerzhaft erfahren. Er war aus der SPD ausgetreten, um mit der WASG eine gesellschaftskritische linke Bewegung zu formen. Diese WASG konnte seiner nunmehr ungeliebten SPD mit der Linkspartei gefährlich werden und sie wieder nach links ziehen, so seine Hoffnung. So ging er auf Gregor Gysi und dessen Linkspartei zu. Aber zunehmend merkte er, so schildern es mir führende Köpfe der ostdeutschen Linken, dass er auf Genossen traf, die eine linke, pragmatische, bundesrepublikanische Regierungsbeteiligung im Blick hatten. Sie wollten für ein gerechteres Land streiten und auch den leibhaftigen Beweis antreten, dass die Menschen im Osten mehr mitzubringen hatten als nur den grünen Pfeil an der Verkehrsampel. Dass somit die Ostdeutschen auch in der Bundesrepublik ihren Platz hatten. Sie wollten im geeinten Deutschland mitregieren und nicht auf ewig Fundamentalopposition sein. Ein unideologischer Umgang mit der heutigen Linkspartei war auch namhaften Teilen der westdeutschen CDU nach dem Mauerfall und rund um die Wiedervereinigungsphase herum nicht fremd. Schon früh kann man das beispielsweise an der Zusammenarbeit des Landes Baden-Württemberg mit dem heutigen Sachsen erkennen. Deren damaliger Ministerpräsident Lothar Späth zeigte keine ideologischen Berührungsängste und versuchte schnell, auf die neuen Führungsfiguren der damals noch SED heißenden Linkspartei zuzugehen. Zu diesem Zweck schuf er einen vom Landeskabinett Baden-Württemberg geleiteten interfraktionellen Arbeitskreis DDR. Trotz der eher gezwungenen Aufnahme von Personen aus der Bürgerrechtsbewegung in die gemischte Kommission lag sein Fokus auf der Zusammenarbeit mit den neuen Repräsentanten der DDR. Der Cleverle, wie Lothar Späth von vielen genannt wurde, erkannte schnell, dass auch das westdeutsche System Defizite aufwies und das reine Oktroieren eigener Ansichten und Strategien im Osten keinen nachhaltigen Mehrwert besaß. Die Umgangsängste anderer westdeutscher Politiker teilte Späth nicht. Sein Wunsch war eher eine gezielte Kontaktaufnahme und die Bildung einer guten Beziehung mit den deutschen Mitbürgern. Und das bereits vor der deutschen Wiedervereinigung. Seine Strategie, die neuen Köpfe der alten SED in die eigenen Regierungsangelegenheiten zu involvieren, war zu diesem Zeitpunkt nicht für jedermann nachvollziehbar. Zahlreiche Male musste er sich für die Kontaktaufnahme mit diesen Leuten rechtfertigen. Unter den Kritikern befanden sich auch namhafte Personen der CDU, wie Arnold Warz und Hubert Wicker. Doch er verteidigte seine Entscheidung und war überzeugt, dass das Wissen derer, die zwar aus der Führung des Systems kamen, selbst aber auch Reformen und Demokratie in der DDR für dringend notwendig hielten, für einen erfolgreichen Wiedervereinigungsprozess unverzichtbar war. So legte Lothar Späth damals die Wurzeln für viele Partnerschaften von Unternehmen aus Baden-Württemberg mit dem heutigen Sachsen. Sein späteres Engagement für Jenoptik oder auch die Ansiedlung von Porsche in Leipzig haben in dieser Zeit ihr erstes Fundament. Schluss mit den falschen Vergleichen. Die CDU muss sich unbedingt mit der Geschichte von AfD und Linkspartei auseinandersetzen, um die eigene Vereinfachung aufzuarbeiten. Sie muss sich mit den Programmen und den Protagonisten beider Parteien auseinandersetzen. Ich habe dies in meiner politischen Arbeit in den letzten 30 Jahren getan. Dabei kann ich für mich sagen, die Linkspartei ist eigentlich eine sozialdemokratische Partei. Ob ich diese persönliche Einschätzung angesichts des Zulaufs von Kräften, wie etwa radikalen Enteignungsbefürwortern, wie wir es in Berlin rund um die Kampagne zur Enteignung der deutschen Wohnen gesehen haben, ändern muss, wird sich zeigen. Aber in den ostdeutschen Ländern ist die Linkspartei pragmatischer und staatstragender als manche SPD-Regionalgruppen, wenn ich hier beispielsweise an die SPD Nordhessen denke. Die AfD hingegen besteht maßgeblich aus radikalen Vereinfachern. Reichsbürger und Holocaustleugner werden geduldet. Sie lehnt in maßgeblichen Teilen unsere demokratische Grundordnung ab, will sie gar überwinden. In meinem Heimatbezirk in Berlin stellte die AfD die frühere Bundestagsabgeordnete Frau Malsack-Winkermann zur Kandidatin für das Bezirksamt auf. Jene Frau, die später bei einer bundesweiten Razzia gegen insgesamt 52 mutmaßliche Mitglieder der Patriotischen Union, einer rechtsextremen Gruppierung der Reichsbürgerbewegung, festgenommen wurde. Schließlich wurde sie dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der die Haft aufrechterhielt. Mein Fazit lautet: Wir aus der ostdeutschen CDU müssen diese Debatte anstoßen und jetzt diese Positionsbestimmung der Mutterpartei einfordern. Nur so ist es möglich, dass wir uns aus der bis heute bestehenden westdeutschen Umklammerung lösen und eigenständige Entscheidungen für unsere Bundesländer treffen können. Wenn Wiedervereinigung ernst gemeint ist, dann müssen Erfahrungen von beiden Seiten gehört und aufgenommen werden. Die Beschlüsse zur Abgrenzung von den Extremisten, die allein auf westdeutschen Erfahrungen und Einschätzungen beruhen, sind jedenfalls nicht dazu geeignet, auf ewig als Basta-Entscheidung für den Osten zu gelten. Statt fortgesetzter Gängelei braucht es politische Entscheidungssouveränität für einen unideologischen Umgang mit den Linken, um politische Mehrheiten und stabile Regierungen in den neuen Bundesländern zu ermöglichen. Die Unregierbarkeit einzelner Bundesländer würde das demokratisch verfasste politische System in ganz Deutschland erschüttern und schwächen.